Wille, keine Gefühle, steriler Beton, keine Farben, nur noch Grau. Plastikkultur schafft Aggression nur, da ist schon wieder ein Selbstmörder. Und der da ist blau, wir brauchen keine Knäste und keinen neuen Fachausbau. Atommüllberg und AKWs, Flugzeuglärm auf dem Schrottplatz. Politiker smile, Mensch auf den Geil, was ist die Sache, schon vorbei. Da ein Umweltverschmutzer, Mensch, der raucht an die Kippe. Jede Fließbandfabrik hat ihre Menschen will Kippe. Militärkolonne, Panzerfaust, ein geiler General an seinen Orden erhängt, die Friedenstaube hat verpennt, ein Stabhalter stürzt ab mitten aufs Parlament, da ein Pazifist mit nem Knüppel in der Hand verteidigt er allein sein Stückchen Land. Kein Leben, Totenstille, keine Gefühle, steriler Beton, keine Farben, nur noch Grau. Plastikkultur schafft Aggression nur, da schon wieder ein Selbstmörder. Und der da ist blau, wir brauchen keine Knäste und keinen neuen Parkhausbau.